Zum Markteinsatz ist Gründungstag der DEVRK besuchten die Attachés für Kultur und Freundschaft in den Botschaften vieler Länder in der DEVRK am 8. September die Pyongyanger Seitenspinnerei Kim Jong-suk.